Kundgabe 5650. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.04.1953. Geistige Wiedergeburt. Die geistige Wiedergeburt sollet ihr Menschen anstreben, denn erst, so ihr wiedergeboren seid, ist euch das ewige Leben gewiss. Eure natürliche Geburt ist nur der notwendige Vorgang, um der Seele in euch den Weg zur Wiedergeburt zu ermöglichen. Eure Seele muss wiedergeboren werden, sie muss aus dem Zustand der Leblosigkeit in den Zustand des Lebens treten. Sie soll aus ihrer Umhüllung heraustreten, sie soll neu geboren werden, also in einen Bereich eintreten, das ihr bisher fremd war. Sie soll ihrer alten Hülle entfliehen, um nun sich entfalten zu können in Freiheit und Licht. Eure natürliche Geburt ist ein Geschenk Gottes, der Seele die Möglichkeit gibt, sich ein neues Leben zu schaffen. Die Wiedergeburt aber muss sie selbst anstreben. Sie muss bewusst in ein neues Leben eintreten. Sie muss bewusst Gott zustreben und arbeiten an sich, um frei zu werden aus ihrer Umhüllung, die für die Seele gewissermaßen das Grab war, dem sie entsteigen muss, um den Zustand des Todes mit dem des Lebens zu vertauschen. Diese Wiedergeburt ist kein Geschenk Gottes, sondern muss von der Seele selbst angestrebt werden. Aber sie ist das Ziel des Menschen auf Erden, das er erreichen muss, will er selig werden. Und er erreicht es, wenn er durch ein Leben in Liebe die Fesseln sprengt, die seine Seele noch gebunden hält. Wenn er durch die Liebe den göttlichen Lebensfunken in sich zum Erwachen bringt. Wenn die zuvor tote Seele, die kraftlos und unwissend ist, durch diesen Lebensfunken in sich angeregt wird, zu gottgefälligem Wirken. Wenn sie sich gleichsam treiben lässet von innen zum Wirken in Liebe und dadurch Kraft empfängt, die Fesseln zu sprengen und sich hinaufzuschwingen in ein Reich, wo sie sich heimisch fühlt, wo sie ureigentlich hingehört. Dann ist sie neu geboren. Dann lebt sie wohl noch auf Erden, aber sie führt neben dem irdischen Leben ein geistiges Leben. Ihr Sinnen und Trachten ist geistig gerichtet. Sie hat ihre Lebensaufgabe erkannt und sucht sie zu erfüllen. Sie lebt bewusst in und mit Gott. Sie hat aber diese geistige Erweckung aus eigenem Willen vollbracht, wohl von der Gnade Gottes unterstützt, die jedoch jedem Menschen zur Verfügung steht, aber nicht von jedem Menschen genützt wird, weil dazu der Wille fehlt. Ihr Menschen solltet euch als Ziel eures Erdenlebens die geistige Wiedergeburt setzen. Denn ihr lebet erst, so ihr wiedergeboren seid, so eure Seele aus dem Grabe des Todes auferstanden ist, so sie dem geistigen Dunkel entflohen und in das Licht des Tages eingetreten ist. Und jeder Gedanke, den ihr bewusst nach oben richtet, jede Tat, die ihr vollbringt in Liebe, sichert euch diese geistige Wiedergeburt. Nur muss es euer Streben sein, der Seele ein volles Leben zu geben, sie nicht gefangen zu halten, wenn sie der Grabeshülle entfliehen will. Ihr müsset voll bewusst streben nach der geistigen Wiedergeburt, indem ihr überwindet, was als Fessel noch eure Seele belastet. Ihr müsset ihr volle Freiheit geben. Die Seele soll ein neues Leben erhalten. Licht und kraftvoll soll sie in dieses neue Leben eintreten. Ein endlos langer Zustand der Gebundenheit soll abgelöst werden. Sie soll wiedergeboren werden im Geist und in der Wahrheit, um nun dieses Leben ewig nicht mehr zu verlieren. Amen.